Vielleicht seid ihr böse Menschen oder die Engel in Zivil. Ihr kommt wirklich aus der Gosse, doch was zu viel ist zu viel. Was ist mit den Kids der Straßen? Denkt ihr vielleicht auch mal daran? Doch sie gingen steinige Wege mit euch von Anfang an. Eure Musik ist der Leitstein für viele von uns gewesen. Doch nicht jeder von der Straße kann zwischen den Zeilen lesen. Die Wahrheit sollen wir kennen und anschnallen, um mit euch zu fliegen. Aber wir haben nicht eure Flügel und werden sie auch niemals kriegen. Schaut zurück, wo ihr einst wart. Eure Wege waren dunkel und oft auch hart. Jetzt habt ihr gezielt und endlich getroffen. Doch über das Ziel seid ihr längst hinausgeschossen. Schaut zurück. Schaut zurück. Ihr sagtet ein zu uns, ihr wisst genau, wie Scheiße schmeckt. Doch viel zu hoch seid ihr geflogen, der Geschmack ist schon lange weg. Eure Musik, sie war ehrlich und vom Stolz wart ihr besessen. Ihr wart eins, welche von uns, warum wollt ihr das vergessen? Schaut zurück, wo ihr eins wart. Eure Wege waren dunkel und oft auch hart. Jetzt habt ihr gezielt und endlich getroffen. Doch über das Ziel seid ihr längst hinausgeschossen. Schaut zurück. Schaut zurück. Wo ihr eins wart, seht hinunter auf das Licht. Nein, ich kann es wirklich nicht glauben, dass das Feuer schon erlischt. Schaut uns in die Augen und was könnt ihr erkennen? Es ist das Feuer, das ihr entfacht, denn die Flamme wird weiter brennen. Schaut zurück, wo ihr einst wart. Eure Wege waren dunkel und oft auch hart. Jetzt habt ihr gezielt und endlich getroffen. Doch über das Ziel seid ihr längst hinausgeschossen. Schaut zurück. Schaut zurück. Schaut zurück. Schaut zurück. Schaut zurück. Schaut zurück.